Hallo, kommt herein. Sagt am Tresen, dass ihr zur Radioschatzsuche gehört. Setzt euch an einen freien Rechner und geht zur Adresse www.ligner.blogspot.com. Noch einmal. www.ligner.blogspot.com. Dort warten weitere Anweisungen auf euch. Hört sie euch an. Benutzt am besten einen Kopfhörer.